WDR 5. Neugier genügt. Wir haben in Charlie Nord und Charlie Süd jeweils 2500 Fuß. Höher als 750 Meter darf die ASK 13 erstmal nicht. Dann kommt die Wolkendecke. Es ist kalt und windig, wie so oft in Norddeutschland. Keine leichten Flugbedingungen. Trotzdem geht es für Flugschüler Sebastian gleich mit dem Segelflugzeug nach oben, im steilen Winkel Richtung Wolken. Fallschirm ist richtig fest angelegt, auf die Leine ist eingehängt. Funkgerät eingeschaltet, 133,5 überprüft. Lautstärke ist okay. Startstrecke und Ausklingraum sind frei. Der Wind kommt von links. Bei Seilriss nachdrücken, Fahrtaufholen, dreimal nachklinken, unter 100 Metern geradeaus landen, über 100 Metern verkürzte Platzrunde mit dem Wind heute nach rechts. Haube müssen wir jetzt schließen und verriegeln, dann geht's los. Hier ist der HAC Start. Wir haben am Hangseil eine ASK doppelsitzig, startklar, Seil anziehen. Seil straff. Fertig. Innerhalb von 3 Sekunden beschleunigt das Flugzeug von 0 auf 100. Frei. Dann geht es am Kunststoffseil steil nach oben. Startleiter Uwe beobachtet den steigenden Segler und steht dabei im Funkkontakt mit Pilot und Windenfahrer. Ziemlich starker Seitenwind. Deutlich mehr zur Elbe vorhalten. Noch weiter. Seil ab, Ende. Auf einer Höhe von 350 Metern wird die ASK 13 ausgeklinkt, schwebt nun frei über dem Boberger See am Stadtrand von Hamburg. Jetzt muss der Pilot Thermik finden, warme, aufsteigende Luft, die den Flieger weiter steigen lässt. Das geht am besten unter mächtigen, klar definierten Schäfchenwolken. Sobald das Wetter super sonnig ist und man die super Sicht hat und bis zum Ende der Welt gucken kann, dann sitzt man da drin und sagt, ja, dafür hat es sich gelohnt, dafür haben wir aufgebaut, dafür mache ich das Hobby und dafür lohnt sich, morgens aufzustehen, hier rauszufahren und in der Kälte am Platz zu stehen und zu frieren, jedes Mal, finde ich. Also, was mir vor allem am Fliegen Spaß macht, ist eben die Freiheit, die man oben hat. Eben auch beim Segelfliegen vor allem. Man hat im Prinzip kein klar definiertes Ziel, außer man will oben bleiben. Man kann überall hinfliegen, zu der Wolke, dahin. Ein bisschen schneller fliegen, ein bisschen langsamer, wie man eben möchte. Dass ich da in der Entscheidung vollkommen frei bin, wie ein Vogel im Prinzip. Der Hamburger Aeroclub Boberg hat 250 Mitglieder. Gemeinsam bringen sie sich gegenseitig in die Luft. Die Jüngsten sind gerade mal 14, die Ältesten über 90 Jahre alt. Damit ist der HAC einer der größten Segelflugvereine Deutschlands. Auf dem Flugplatz, direkt vor den Toren Hamburgs, starten sie zu ihren Flügen über Norddeutschland. Damit alles klappt, ist Teamgeist wichtig, sonst kommt hier keiner nach oben. Bei viel Betrieb geht hier ein Flugzeug nach dem anderen von der gut 1 Kilometer langen Graspiste in die Luft. Dann ist vor allem am kleinen mobilen Startbus viel zu tun, von wo alles koordiniert und überwacht wird. Boberg ab sofort neue Höhenfreigaben. Nord und Süd, 3000 Fuß, die Meldung braucht nicht bestätigt werden. Startleiter Uwe beobachtet aufmerksam die Wolkendecke. Das sind übrigens hier diese Cumuluswolken, die man jetzt hier sieht. Ne? Diese so ein bisschen quellwolkenartig. Hier sind sehr vereinzelt, aber die sind sozusagen Thermikanzeichen. Allerdings bei dem starken Wind kann das natürlich sein, dass man das nicht so gut nutzen kann. Kann das sein, dass sie sich auch schnell auflösen. Hier kann man es gerade oben sehen, hier an dieser Wolke sieht man sehr schön, wie die sich gerade auflöst. Wenn man da jetzt runterfliegt, da ist keine Thermik mehr. Wenn die Thermik ausbleibt, reicht es immer noch zur sogenannten Platzrunde. Denn auch ohne Aufwinde kann ein Segelflugzeug aufgrund der aerodynamischen Bauweise und seiner großen Flügelspannweite wesentlich länger in der Luft ohne Motor gleiten als andere Flugzeuge. Und trotz des leichten Gewichts kommt es beim Windenschlepp auch immer wieder mal dazu, dass die Belastungen beim Start zu hoch sind. Dann reißt das Seil an einer Sollbruchstelle und das Flugzeug, steil nach oben ausgerichtet, hat keinen Auftrieb mehr. Darauf muss der Flieger immer vorbereitet sein. Jeder Pilot weiß das, wenn man ihn mitten in der Nacht aufweckt und fragt, was machst du beim Seilriss, sagen sie sofort nachdrücken, Fahrt aufholen, auskuppeln, unter 100 Metern, geradeaus landen, über 100 Metern, mit dem Wind verkürzte Platzrunde fliegen. Das ist so ein Automatismus, der drin ist, den man auch gut trainieren kann. Das hat man so verinnerlicht, dass es eigentlich kein Problem mehr ist. Man ist da nicht geschockt. Also ich rechne jedes Mal damit, es kommt dafür eigentlich zu selten vor, aber es ist jetzt nicht so eine riesige Überraschung. Auf der Piste macht sich gerade die 24-jährige Anna startklar. Für Piloten, Flugschüler und Gäste, die hier auch mitfliegen können, ist der Fallschirm absolute Pflicht. So, jetzt ziehen wir erstmal den Fallschirm an. Den haben wir immer dabei. So, sehr schön. Sie zwischen den Beinen einmal vorholen. Und genau, perfekt. So, wie funktioniert der? Wir machen gleich eine Automatikauslösung rein, per Seil, so machen wir am Flugzeug fest. Ansonsten haben wir hier noch einen manuellen. Genau, aber aussteigen tun wir nur, wenn wir irgendeine Notsituation haben. Das werde ich dann entsprechend ankündigen. Dann müssen wir nämlich als erstes die Haube abwerfen. Wir haben eine Haube zu zweit, das heißt, müssen wir zusammen dran ziehen, ja, an dem roten Griff ziehen und dann müssen wir sie einfach hinten weg. Vielleicht hakt sie hier ein bisschen, dann müssen wir sie einmal ein Stück nach vorne schieben und hinten raus. Dann fliegt die weg und dann öffnest du als erstes dein Gurtschloss und dann löst sich alles auseinander und dann springst du raus. Egal wie, raus. Werden wir aber nicht brauchen heute. Eine Situation, in die der Pilot auf keinen Fall kommen möchte, die aber auch äußerst selten eintritt, erzählt Hartwig Grotkopp, der Vorsitzende des HAC. Es gibt wenige Personen im Verein, die das schon tatsächlich mal gemacht haben. Und das ist nur eine Situation, wenn irgendwas vom Flugzeug abbricht. Bei einer Kollision. Oder einer Kollision, ja. Oder aber selbst wenn einer hat es mal gemacht, der hat ein Flugzeug selber gebaut, so ein Experimentalflugzeug, und hat das getestet, so in Grenzbereichen. Und da ist tatsächlich ein Teil abgefallen bei diesem Test. Und er musste aus seinem selbstgebauten Flugzeug rausspringen. Hat aber alles gut geklappt. Hat alles gut geklappt, ja. Die ASK 21 ist nicht selbst gebaut. Gut so. Anna hat vor kurzem die Fluglehrerlizenz bestanden. Für Mitte 20 bringt sie bereits viel fliegerische Erfahrung mit. Sie ist in den Alpen über dem Dachsteinmassiv gekreist oder in Norddeutschland Strecken von 300 Kilometern geflogen. Und alles ohne Motor. Machst du noch eine Klinkprobe bitte schon mal? Ja. Aus. Aus. Ein. Jo. So, jetzt geht's los. Bei Sarah ist halt echt Gas geben angesagt. Gas geben heißt? Geschwindigkeit ist heute das halbe Leben aufgrund des starken Windes. Ja, jetzt sehen wir gleich, dass das anzieht. Wird hinten relativ steil, nicht erschrecken. Wenn Frage ist, einfach los. Ein kurzes Rollen auf der Graspiste, nur wenige Meter, dann hängt das Flugzeug frei am Seil. Das drückt einen ganz schön in den Sitz. Langsam wird alles kleiner. Der Boberger See, die Häuser im angrenzenden Wohngebiet mit den aufgeräumten Gärten, die Autos auf der A1. Unbeirrt steigt die ASK 21 weiter Richtung Wolken. Der Zeiger des Höhenmessers klettert auf 400 Meter. Dann wird ausgeklinkt. So, jetzt sind wir raus. Das ist jetzt das Variometer als akustisches Signal. Und jetzt geht es gerade ziemlich runter. Wir versuchen jetzt zu den anderen da zu kommen. Mal gucken, wie weit wir da hinkommen. Bei einem tiefen Variometerton verliert man an Höhe. Bei einem hohen Ton geht's rauf. So, jetzt steigt's. Probieren wir mal unser Glück. Jetzt gleitet der Segler über die norddeutsche Tiefebene. Links die Silhouette von Hamburg, der Michel, der Fernsehturm und der Containerhafen. Rechts reiht sich schachbrettartig und in klaren Konturen ein Feld an das andere. Fast surreal wirkt der gigantische Panoramablick aus der durchsichtigen Haube. Die Kanzel und die Luft, die das Flugzeug umströmt, trennen nur wenige Millimeter Plastik. Jetzt steigt's wieder. Aufmerksam beobachtet Anna den Luftraum, scannt konzentriert den Himmel ab. Ja, hier sind ja ganz viele andere Flugzeuge unterwegs. Wenn ich da nicht aufpasse, dann rappeln wir zusammen. Auf 650 Metern kreist das Flugzeug jetzt mit zwei anderen Segelfliegern im Aufwind unter einer Wolke. Wie in einer Choreografie. Wir haben jetzt noch, ja, so Meter, die wir noch steigen dürfen, aber dann sind eh die Wolken da von nachher. So, jetzt sind wir zu dritt auf gleicher Höhe, siehst du? Das ist immer ziemlich kritisch. Das ist jetzt hier die Flammenwarnung. Das Flammen ist das Kollisionswarngerät im Flugzeug. Da muss man sich halt immer dem langsamsten oder halt dem schwächsten Glied quasi anpassen. In dem Fall bin ich jetzt voll der Sandwich. Ich habe die geringsten Chancen auszuweichen, weil der hinter mir ganz nah ist und der vor mir auch. Jetzt habe ich wieder mehr Luft, weil der vor mir weg ist. So, den Kreis drehen wir noch zu Ende und dann müssen wir hier weg. Mitfahren. Mit einem weit gezogenen Halbkreis um den Boberger See geht es nach einem knapp 25-minütigen Flug wieder runter. Die Häuser und Bäume werden langsam wieder größer und die ASK 21 setzt zur Landung an. Das sportliche Angebot im Hamburger Aeroclub Boberg reicht vom Entspannungsflug nach Feierabend bis zum Strecken- und Segelkunstflug. Besonders bei den Langstreckenflügen sind Distanzen von hunderten Kilometern keine Seltenheit, erzählt der Vorsitzende des Vereins Hartwig Grothkopp. Also ich denke, dass die Zuschauer, die uns hier am Flugplatz zuschauen, den sportlichen Aspekt der Fliegerei nicht so wahrnehmen können. Die sehen, wie hier bei schönem Wetter die Flugzeuge kreisen, starten und landen. Der sportliche Aspekt des Segelfliegens besteht ja zum einen darin, dass man sich große Strecken vornimmt, also mit dem Segelflugzeug ohne Motor, beispielsweise von Hamburg an die polnische Grenze, um Berlin rum, über Magdeburg zurück nach Hamburg, 800 Kilometer zu fliegen. Das ist eine sportliche Höchstleistung. Das nehmen natürlich die Zuschauer nicht wahr, weil das Flugzeug, wenn es hier gestartet ist, geht es auf Strecke und ist erstmal nicht mehr zu sehen. Die Schleppwinde befindet sich am anderen Ende der Piste, ungefähr einen Kilometer entfernt von der Startposition. Jährlich steigen hier etwa 6.500 Segelflugzeuge in die Luft. Herr Quinde, wir haben am Elbesalz eine ASG 29i startklar. Ja. Die Winde ist startklar, ich ziehe an. Seil stramm. Fertig. 3. Und wieder geht einer nach oben. Nicht das letzte Flugzeug an diesem Tag. Eine Woche später. Klare Sicht, kaum Wind, die Sonne scheint. Kunstflugbedingungen. Ja, die Kräfte, die auf den Körper wirken, sind natürlich höher als jetzt, sagen wir mal, im normalen Streckensegelflug. Im Kunstflug hast du ein bisschen mehr, aber das wirkt dann meistens nur sehr kurzzeitig und kann man dadurch auch gut wegstecken. HC Start, Bravo Alpha. Herr Heinrich, kannst du gleich mal den offiziellen Beobachter für Luftraum Charlie machen, wenn wir turnen? Turnen, sagen die Flieger, wenn sie Kunstflugfiguren machen. Dafür muss eine sogenannte Kunstflugbox auch beim Hamburger Airport in Fuhlsbüttel angemeldet werden. Ein Luftraum von einem Quadratkilometer. Da man dabei wesentlich höher ausklinken muss als bei gewöhnlichen Starts an der Winde, geht es diesmal mit dem Schleppflugzeug nach oben. Vorderer Sitz Olaf Rehme, hinterer Sitz C-Gast und das Ganze als Werkstattflug, bitte. Olaf Rehme ist Fluglehrer, Streckenflieger und Kunstflugpilot, 43 Jahre alt. Er ist Ingenieur in Hamburg und schaffte es im ESA-Astronauten-Auswahlverfahren 2008 bis unter die letzten 11 deutschen Teilnehmer. Du Alpha, Sierra Quebec. Sierra Quebec nochmal, bitte. Jetzt bist du drauf, ne? Also ich höre dich jetzt mit 5 an den östlichen Rand der Box in 2,5 Volt hier, ne? Positiv. Ja, Quebec, Seil stramm, fertig. Seil stramm, Schleppzug startet auf der 3-0. Frei. Nach ein paar Minuten im sanften Steigflug hat das Flugzeug die nötige Höhe erreicht. Da vorne auf 10 Uhr siehst du diese länglichen Rapsfelder, ja? Ja. Kurz vor dem Bergedorfer Fernsehturm. Ja, darüber befindet sich unsere sogenannte Kunstflugbox. Echo Delta, bitte wackeln. Okay, jetzt hat er ausgeklingt, ja? Er hat ausgeklingt. Wir geben ihm mal kurz Zeit zu verschwinden. Das ist schon eine ganz schön krasse Perspektive, ehrlich gesagt. Jetzt bist du höher als beim Windenstart. Ja, ne? Ganz genau. So, schau mal, wir sind hier am Rand der Box. Da vorne ist das Schleppflugzeug genau vor uns. Der verdrückt sich und wir gehen hier an den Rand der Box. Die Bravo Alpha geht in die Kunstflugbox und beginnt gleich mit Kunstflug. Dann gehört das sogenannte Anwackeln mit dazu. Das heißt, auch von unten sichtbar, wir beginnen mit Kunstflug. Also einmal Fläche nach links, einmal nach rechts. Und dann geht es auch schon los mit dem ersten Looping. Bist du bereit? Okay, die Nase geht runter. Ja. Und wir beschleunigen. Oh mein Gott. 150, 180, einmal waagerecht. Oh und jetzt mein Looping. Oh, in die Rückenlage. Schau mal, der Himmel, die Welt steht gerade. Und es geht wieder runter. Wow! Ja, und 200 km/h beim Ausladen. Dann machen wir mal eine Steilkurve rechts rum, weil wir so schön schnell sind. Sollen wir noch mal ein bisschen Rückenflug machen? Nee, wenn dann lieber noch ein Looping überhaupt erstmal. Noch ein Looping? Okay. Ja, das ist. Dann beschleunigen wir noch mal. Oh, jetzt schon wieder, okay. Okay, 150, 160, 170, 180. Einmal waagerechte Linie zeigen. Und hoch geht's. Die Welt steht Kopf. Und zurück ins Leise. Und die Welt hat uns wieder. Wow. Schön, ne? Ah. Noch ein? Ja, okay, ein noch. Einmal länger. Noch. Okay. Nochmal beschleunigen. Zack. Gerade. Und hoch. Merkst du die Kräfte? Wow. Und ganz entspannt mit 170 unten raus. So, jetzt haben wir schon die Höhe erreicht, bis zu der wir maximal Kunstflug betreiben dürfen. Also müssen wir uns hier wieder abmelden. Die Bravo Alpha beendet Kunstflug. Ach, Wahnsinn! Aber ein Looping an sich ist harmlos. Und du hast jetzt gemerkt, die maximalen Kräfte, das waren jetzt so irgendwas vielleicht 4,5 G, also ungefähr das 4,5-fache deines Körpergewichts. Man merkt auch, wie sich das Gesicht verzieht. Ja, allerdings. Aber du bist da ja ganz cool. Ja, also wie bei vielen anderen Dingen im Leben auch, kann man sich auch an solche Sachen gewöhnen. Das Segelflugzeug auch in einer so ungewöhnlichen Situation einschätzen und beherrschen zu können, ist nach Meinung vieler Piloten ein Gewinn an Sicherheit. Aber das braucht viel Erfahrung und eine zusätzliche Ausbildung. Egal ob beim Genussflug in der Abendthermik oder beim Looping, der Pilot muss jeden Moment voll bei der Sache sein. Ja, ich sag mal, beim Fliegen selber herrscht doch eigentlich eher die Konzentration vor. Das Gefühl mit Freiheit würde ich jetzt nicht unbedingt hervorheben wollen. Also beim Fliegen ist es eher die Konzentration, aber trotzdem schafft man es eben gleichzeitig auch zu genießen. Und dann hat man eben eine tolle Sicht auf Hamburg, den Hamburger Hafen und die Elbe und andere Dinge. Und das kann man dann auch einfach natürlich zwischendurch genießen. Dabei ist es neben der Konzentration in der Luft auch wichtig, mögliche Risiken und die eigene Tagesverfassung richtig einzuschätzen. Also ich halte Segelfliegen nicht für jetzt explizit gefährlich, aber es gibt Risiken. Und letztendlich ist es auch beim Tauchen zum Beispiel so. Beim Tauchen gibt es auch sehr erhebliche Risiken. Aber viele, ist meine Meinung, ich kenne viele Leute, die eben tauchen, viele betrachten das gar nicht unbedingt. Und es geht ja auch meistens alles gut. Aber man muss sich eigentlich trotzdem dessen bewusst sein, dass man sich in einer Umgebung bewegt, in die man eigentlich nicht hingehört, für die man nicht gemacht ist. Und in die man eben nur aufgrund von technischen Hilfsmitteln sich dort bewegen kann. Und vielleicht ist es das, was die Faszination beim Gleiten durch die Luft ausmacht. Sich über physikalische Naturgesetze hinwegsetzen und die Rundumperspektive und einzigartige Momente zu erleben. In der späten Nachmittagssonne ziehen noch zwei Flugzeuge weit oben ihre Kreise, während ein anderes zur Landung ansetzt. Ein leichter Wind zieht von der Nordsee auf. Lange wird es heute keine Thermik mehr geben, Aber wenn das Wetter gut ist, sind sie nächstes Wochenende wieder da, schwebend über der norddeutschen Tiefebene. Junior Bravo, Position Bobek Süd, die Sendung. Position Bobek Süd. Wo Alpha, Sierra Quebec? Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.